Ja, hallo, seid mir ganz herzlich willkommen geheißen zu meinem Podcast Kopf und Herz. Da ich euch ja wirklich sehr, sehr wenig politisch Brisantes mitteilen konnte und ein bisschen auf dem Trockenen geblieben seid, da ich mir zurzeit keine Meinung bilden kann, dachte ich mir jetzt, ich erzähle euch noch ein bisschen was aus der, wie heißt das, Westentasche, also ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Vielleicht interessiert euch das ja auch viel mehr als meine halb ausgegarenen politischen Gedanken, die ich so einen Tag lege. Und ich glaube auch schon, dass der Podcast auch von privaten Sachen lebt, die ich so erzähle aus meinem Beziehungsalltag. Wobei ich natürlich immer da auch eine Grenze mache irgendwo von Sachen, die ich nicht erzähle. Also das geht an meine Freundin, keine Angst, ich werde nichts allzu Schlimmes erzählen, aber euch ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Es ist jetzt doch schon, ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt, wir sind August, 1. September, Oktober, jetzt wohnen wir schon über einen Monat hier in der Wohnung. Wir hatten die Wohnung ja auch schon ein bisschen länger und langsam wird es auch schön hier. Was ja nicht verwunderlich ist, weil wir eigentlich, meine Freundin und ich, sind beides sehr kreative Menschen und wir bilden uns einen Geschmack zu haben und machen es auch ein bisschen langsamer, dass wir versuchen, lieber schöne Sachen auszuwählen, als irgendwas zu nehmen. Und zumindest uns gefällt es, wobei immer die Frage ist, wir haben da, glaube ich, so ein bisschen, es gibt ja immer diese Vermutungen, was Lesben so für Stils haben. Und ich glaube schon, dass wir beide einen ziemlich lesbischen Stil haben. Also wir haben vor kurzem darüber gewitzelt, dass es wohl eine Mischung aus Männer- und Frauenwohnung ist. Und meine Freundin hatte jetzt 2 Wochen Urlaub. Heute ist der erste Tag gewesen ohne sie. Das war wirklich ein bisschen traurig, ein bisschen einsam. Muss ich mich noch dran gewöhnen. Vielleicht gehe ich auch lieber wieder in die Bibliothek tagsüber. Sonst fällt mir ja sehr die Decke auf den Kopf. Und da haben wir ein bisschen was weggeschafft. Sie war auch die erste Woche auf einer Beauty-Farm in Brandenburg oder was das war, so ein Bio-Wellness-Hotel. Und die zweite Woche haben wir ein bisschen in der Wohnung rumgemacht. Und das war schön. Ansonsten weiß ich gar nicht, was ich euch erzählen kann. Wie fühlt sich das an, mit seiner Freundin zusammen zu wohnen? Wirklich gut. Also wirklich wie Familie und Zuhause und Nest und solche Sachen. Wirklich gut. Und schön ist auch, dass uns die Nachbarschaft langsam ein bisschen wohl auch kennt. Also wir hatten ja hier die Dielen abgeschliffen, dann hatten wir zur Begrüßung so für die Nachbarschaftswohnungen so ein Bombole gelegt, irgendwie, ja, sind die neuen Nachbarn, entschuldigt für die Lärmbelästigung, das heißt, uns kennen so die Nachbarn und einem Nachbar gehört die Kneipe unten im Haus und der hat sich erkundigt nach uns, wie es uns gefällt und es fühlt sich nach wie vor wirklich gut an in unserem Kiezen und in unserem Haus, sie scheinen alle sehr, sehr nett zu sein, es wurden jetzt Fahrradständer neu gemacht, auch gut. Und ich bin eigentlich schon wirklich hier angekommen. Ich möchte es natürlich noch ein bisschen schöner in meinem Zimmer. Ich habe jetzt schon einen Schreibtisch, ganz wunderbar. Und möchte das noch ein bisschen schöner einrichten. Und eigentlich ist es auch bei mir jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie problematisch ist, dass ich mit meiner Freundin zusammen wohne. Natürlich ist man mehr aufeinander. Klar, es ist mehr Alltag, mehr Gewohnheit, man streitet sich dann doch irgendwie wegen, was weiß ich was, Einkauf oder so. Oder wir streiten uns sowieso meistens, wenn wir irgendwelche Sachen machen. Aber das ist auch nicht schlimm. Das ist ziemlich schön sogar. Und so eine andere Art von Vertrautheit und auch eigentlich lustig, wie viel Gedanken man sich immer so rein abstrakt macht und wenn man es dann einfach macht, ist es auch nicht so problematisch. Man kann das einfach machen, ohne viel nachzudenken, glaube ich. Es fühlt sich richtig an für mich und das ist schön. Und vor kurzem hatten wir meiner Freundin ihr Ex-Freund da zum Kochen, haben selbst gemacht, Raviolis gemacht. Und das war auch echt schön. Und er ist auch gleich um die Ecke gezogen. Und meine Eltern rufen an. Ich bin ja jetzt halt nicht so lange im Auto. Das was wisst ihr, wenn ihr den Podcast schon ein Weilchen hört. Und meine Freundin schnackt mit ihnen kurz am Telefon. Das ist auch schön. Sie haben auch uns Tee aus dem Garten geschickt und so. Und wirklich schön. Also man wird älter vielleicht. Man kommt ein bisschen an. Fühlt sich gut an. Jetzt ist nur die Frage, wann kriege ich den Rappel und will nur noch durch die Kneipen ziehen und Party machen. Aber das ist natürlich auch alles drin, gar kein Problem. Ja, also ihr merkt schon, da werde ich ganz relaxed und entspannt, wenn ich davon erzähle. Und falls ihr das gerade eben überlegt, mit eurem Partner zusammenziehen, das kann ich euch empfehlen. Ich glaube, der Nachteil ist vielleicht ein bisschen, dass die Spannung so ein bisschen erhalten bleibt, aber da muss man halt ein bisschen drauf achten, denke ich. Okay, und das ist so der Stand der Dinge. Wir haben eine Einweihungsparty geplant für Ende November. Haben schon uns tolle Sachen überlegt, was man da machen kann, damit es den Gästen nicht zu langweilig wird. Und das war so ein bisschen der Bericht aus meinem Beziehungsalltag, den ich ja so ein bisschen immer schleppe in diesem an sich doch auch etwas politisch gemeinten Podcast, aber das Private ist politisch und ich glaube, also mir hat es immer gut getan, als ich Single war, Sachen zu hören, was so in einer Beziehung, in lesbischen Beziehungen auch abgeht, die sieht man ja so nicht in irgendwelchen Soaps und kann das verfolgen. Und ich finde das, ja, lesbische Präsenz im Internet finde ich wichtig. Und Persönliches ist immer interessant und deswegen behalte ich das auch euch bei, so ein bisschen was zu berichten. Ich weiß nicht, was für eine Anekdote könnte ich euch berichten, die besonders schön war in der letzten Zeit. Gestern Abend haben wir, weil meine Freundin musste zur Arbeit und hat es nicht so gut gefühlt und ich auch, wieder Montag ist und wir hatten uns The Heroes ausgeliehen, die Serie angeguckt und dann waren wir so ein bisschen beängstigt, weil es also ein bisschen gruselig war und haben dann auf dem Bett gesessen und meine Freundin hat mir ein bisschen beigebracht, Blockflöte zu spielen und haben zusammen so ein bisschen Blockflöte gespielt. Und das war wirklich schön. Ja, wirklich. Und das sind so Momente, die schön sind, wenn man zusammen wohnt und zusammen auf dem Bett sitzen kann und Blockflöte spielt. Für mein privates Tagebuch an mich. Dass ich den Moment nicht vergesse, wie was mir alles so beschert wird in meinem Leben an schönen Momenten. Okay, ich wünsche euch viele, viele, viele, viele schöne Momente mit oder ohne Partner. Genießt den Herbst. Ich war diesen Herbst schon wunder, wunder, wunderschön Drachen steigen. Ich bin ja so ein bisschen ein Drachenfreak. Also ich habe eine große Matte steigen lassen und der Wind hat gut dran gezogen und das war wirklich ein herrliches Spiel mit den Elementen. Das hat wirklich gut getan. Also geht vielleicht noch Drachen steigen, wenn ihr es schafft. Ansonsten macht einen Spaziergang durch den Herbst. Viel Spaß dabei. Tschüss.